stopp, was hast du da zu mir gesagt? Du und ich, das wäre der perfekte Tag. Du schaffst es, dass mir irgendwie ganz schwindlig wird.